3b. In Warteschlangen habe ich Menschen, die es eilig hatten, immer vorgelassen. Aber Dank bekam ich dafür nie. Ich blieb immer höflich, kein böses Wort kam über meine Lippen. Und dann stehe ich da letzte Woche an einem Freitagabend an der Supermarktkasse. Vor mir steht eine Frau mit dem Einkauf für mindestens eine Woche. Sie telefoniert laut mit jemandem, den sie scheinbar mag. Sie lacht laut. Auf dem Kassenband türmen sich Milchpackungen, Brote, Gemüse und Obst, Wurst und Käse, Zahnpasta, Süßigkeiten, kurz alles, was man kaufen kann. Und davon sehr viel. Der Kassierer beginnt, die Waren zu scannen. Das Kassenband setzt sich in Bewegung.